Live 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Georg George. Mir ein alter Freund in den Sinn, zu dem ich seit einer gefühlten Ewigkeit keinen Kontakt mehr habe. Georg. Alle riefen ihn damals, was auf der Hand liegt, George. Es war die Zeit, in der einige Eltern ihre Sprösslinge mitunter auch noch auf den Namen Karl getauft hatten. Auch dieser Name drehte sich kaum, hatte sein Träger das Teenager-Alter erreicht, ins Englische. Charlie, riefen die Freunde, und eben nicht Karl. Du konntest damals gehen, wohin du wolltest, nach Norden, Süden, Westen, standst auf einem Marktplatz in einer dir völlig unbekannten Stadt am helllichten Tag und riefst lauthals George oder Charlie. Im Nu hattest du 10 oder 15 Leute, die sich angesprochen fühlten, unmittelbar um dich herumstehen. Jener George, an den ich nun einmal wieder denken musste, war freilich abseits seines durchaus gängigen Namens schon sehr speziell. Wir sind uns viele Jahre lang mehrfach in der Woche begegnet, aber ich hätte zu keinem Zeitpunkt zu sagen gewusst, wo genau nun dieser George eigentlich lebte. Ich sah ihn immer nur in oder bei seinem alten weißen Opel. Auf dessen Rücksitz lagen ein paar Decken, dazu meiner Erinnerung nach gleich 2 Schlafsäcke, eine Jeans, Badehose, dazu ein paar gebrauchte Tassen und ein kleiner Gaskocher. Hätte mich damals jemand gefragt, ich hätte gesagt, der George, der wohnt in seinem Opel. Das für ihn wichtigste Besitzstück allerdings entzog sich dem Auge des neugierigen Betrachters gänzlich. Er bewahrte es im Kofferraum des Wagens auf, gut verpackt, zudem in einem eigens dafür gefertigten, gepolsterten Koffer. Darin lag es, wie in einem Bett, sein Saxophon. Ja, George war ein Saxophonspieler und ich meine damit, er war nicht unbedingt ein Saxophonist. Saxophonspieler, Saxophonist, wie ist denn da der Unterschied? Für den Moment mag das in der Tat haarspalterisch klingen, verwirrend. Aber ich kläre es auf, gleich. Im Anschluss an einen weiteren Saxophonspieler, den wir jetzt hören werden. Sein Name ist Rory Gallagher. It's too much to bear. It's too much to bear. Georg, George, den Iren Rory Gallagher gerade mit seiner alten Band Taste gehört, kennt die Welt vornehmlich als in seiner Zeit überragenden Gitarristen. Als Sänger natürlich, vermutlich aber nur bedingt als Saxophonspieler, der insbesondere während der Zeit eben mit der Band Taste seit Mitte der 60er Jahre bis etwa 1970 gelegentlich auch war. Hinzu kommt, dass du damals fragen konntest, wen immer du wolltest. Jeder schwor Stein und Bein darauf, dass Rory Gallagher ein Pfundskerl sei. Ich persönlich glaubte das übrigens auch und glaube es bis heute. Als der Brite Chris Padding mir irgendwann erzählte, Gallagher habe nach dem Ausstieg von Mick Taylor bei den Rolling Stones 1974 neben ihm Spadding und einigen weiteren zum engeren Kreis der Nachfolgekandidaten gezählt, war mir das neu. Und ich bedauerte insgeheim, dass die Wahl am Ende bekanntlich auf Ron Wood und eben nicht auf Gallagher gefallen war. So verblasste sein Ruhm nach und nach und schließlich verstarb er eigentlich viel zu früh, 1995. Bis heute fasziniert mich die Art, wie er sich auf seinem Zweitinstrument, eben dem Altsaxophon, von einem Ton zum nächsten regelrecht tastet und aus meiner Sicht hörbar nichts anderem gehorcht als der blanken Intuition. Der große Trompeter Miles Davis hatte es ja gesagt, das Wichtigste in der Musik ist die Pause. Gallagher gab der Pause Raum und mein Freund Georg, George, tat das ebenfalls. Auf allen nur erdenklichen Partys damals gab es diese Jam-Sessions mit Schlagzeug, Verstärkern, einer richtigen Anlage, einem billigen Mischpult und 6 oder 7 Gitarristen. Dazu dann George mit seinem Saxophon. Er spielte unheimlich leise, am Mikrofon vorbei. Trotzdem, du konntest jeden seiner sparsam gesetzten Töne hören, weil alle innehielten, wenn er zu spielen begann. Er hatte eine magische Art, die Stücke runterzufahren, und er hatte von allen Beteiligten schlicht und ergreifend das beste Feeling. Ich glaube nicht, dass er überhaupt eine simple C-Dur-Tonleiter hätte unfallfrei spielen können. Geschult in diesem Sinne, das war er nicht. Im Gegensatz zu mir. Kaum hatte mein Vater mir nach endlosen Bitten endlich ein Instrument besorgt, ein Saxophon, winkte er auch schon mit der Musikschule. Grauenhaft. C-Dur, D-Dur, E-Dur, Fis, Moll arschvoll toll. Ich wollte lieber mit George spielen. Ich wollte frei sein. Und so kam es dann auch. Auf Jam Sessions standen wir nebeneinander am Mikrofon. Ich spielte so schnell und so kompliziert, wie es nur möglich war. Haute alles raus, was ich stundenlang geübt hatte. Aber die Handvoll Töne, die George dann in die Runde warf, toppten all das, was ich zuvor an Skalen heruntergedudelt hatte. Und um es kurz zu machen, George hatte das Feeling. Er war ein Saxophonspieler. Ich hingegen fühlte mich wie irgendein hergelaufener Saxophonist. Ein lausiger zudem. Hatte er die Angewohnheit, sein reduziertes Spiel von Zeit zu Zeit komplett abzubrechen. Er hob dann die Hand und rief dem Erstbesten, der sich in der Nähe des Mischpults aufhielt, zu: Mach mal mehr Hall. Mehr Hall oder Echo. Das schien ihm irgendwie wichtig, dass die Töne eine gefühlte Ewigkeit lang durch den Raum schwebten, bis er sie durch einige wenige neue ersetzte. Alter, sagte er immer zu mir, dabei war er selber bestimmt 4 oder 5 Jahre älter als ich. Alter, also sagte er, du musst dringend mal mitkommen in die Berge. Wenn ich nachfragte, welche Berge er denn meine, kam er mit Norwegen und Frankreich um die Ecke. Und es stellte sich heraus, dass er weniger hoch auf eben jene Berge dort wollte, als vielmehr runter in die jeweiligen Schluchten. Ich kenne eine Stelle unten bei Lyon, sagte er immer, wenn du da 3 oder 4 Töne spielst, unten in der Schlucht, kannst du die noch 2 Stunden später durchs Tal wabern hören. Danach willst du nichts anderes mehr machen. Lass uns doch einfach morgen losfahren. Ich muss zur Schule, George, sagte ich in schöner Regelmäßigkeit. Das entsprach zwar der Wahrheit, aber ich hatte immer auch ein wenig das Gefühl, dieser Einwand sei vorgeschoben. Tatsächlich nämlich hatte ich wohl nicht so richtig Lust, wegen 3er von der Natur verhallter und verechoter Töne auf dem Saxophon 1000 Kilometer bis nach Südfrankreich zu fahren, ins Hinterland von Lyon. Dazu gesellten sich Fragen meinerseits, für die George überhaupt kein Verständnis hatte. Kann man da zelten? Gibt es da eine Kneipe und was zu essen? Solche Dinge etwa wollte ich auch hin und wieder einfach mal wissen. Alter, sagte George dann immer, machte, typisch für ihn, eine Pause und fuhr dann fort mit nur einem Wort. Quellwasser. Er war ein Freak, ein echter Naturfreak. Quellwasser also wollte er trinken. Außerdem zeigte er mir bei einer Gelegenheit mal Pfeil und Bogen im Kofferraum seines weißen Opels und erkundigte sich, ob ich einem Kaninchen schon mal das Fell abgezogen hätte, was ich verneinte. Alter, sagte er daraufhin, junges Kaninchen. Dann schwieg er und verdrehte regelrecht die Augen. Thank you. prägend, würde ich sagen. George hatte einen Quellwassertick, wenn es so etwas denn überhaupt gibt. Unvergessen etwa ist mir eine Postkarte, die ich eines Tages einmal aus dem Briefkasten fischte und die mit nichts anderem beschrieben war als dem Namen eines kleinen Ortes irgendwo im Elsass und dem Wort Quellwasser. George hatte die Karte geschrieben und ich wusste natürlich, wie sie gemeint war. Ich sollte runterkommen, was ich in diesem Fall dann auch wirklich tat. Da ich keinen Wagen besaß, stellte ich mich in aller Frühe an die Straße, hielt den Daumen hoch und landete spätabends in Freiburg. Am folgenden Tag quälte ich mich mit erhobenem Daumen durch einige Dörfer, bis es einfach keinen Sinn mehr machte, niemand hielt und ich ging zu Fuß. Ein Fehler, denn ich verfranzte mich und musste bei hereinbrechender Dunkelheit eine Schutzhütte im Wald aufsuchen, wo ich dann auch übernachtete. Ohne Wasser und mit einem kümmerlichen Rest Weißbrot, feucht und irgendwie zäh wie Gummi. Die einsetzende Nacht ist mir unvergessen. Es hatte zu regnen begonnen, der Wald warf eine unheimliche Geräuschkulisse ab und ich glaubte, alle Raubmörder Deutschlands hätten sich in dieser Nacht im näheren Umfeld dieser Hütte eingefunden. Pausenlos glaubte ich, Schritte zu vernehmen, die sich deutlich vom Tropfen des Regens zu unterscheiden schienen. Es sind Rehe, vielleicht Hirsche, redete ich mir ununterbrochen ein, um dann zu der Erkenntnis zu gelangen, dass nicht eins dieser Tiere mit einer solchen Lautstärke durch den Wald marschieren würde. Aber wer war es dann? George? Bist du es? Hallo? George, der würde jetzt vermutlich schon längst sein Saxophon aus dem Koffer geholt und darauf die üblichen Handvoll Töne gespielt haben, um zu schauen, was mit denen passiert. Hier nachts im Wald. Ich allerdings zog es vor, einfach nur zu schweigen und zählte die Sekunden. Quellwasser. In dieser Nacht habe ich es verflucht und ich nahm mir vor, mein restliches Geld am nächsten Tag komplett in die erstbeste Imbissstube zu tragen. Komme, was da wolle. George. Irgendwann verlor ich ihn aus den Augen. Gleichwohl erkundigte ich mich immer mal bei dieser oder jener Gelegenheit, was wohl aus ihm geworden sei. Doch alle, die ich fragte, zuckten nur mit den Schultern. Mit einer Ausnahme. Ein alter Bekannter wusste mir haargenau zu berichten, George sei in einer Kommune irgendwo in der Lüneburger Heide gelandet. Bei Soltau. Diese Kommune allerdings habe er überstürzt und gewissermaßen über Nacht verlassen. Mit seinem alten weißen Opel, den Decken, Schlafsäcken und dem Gaskocher. Merkwürdig überstürzt, wie mein Bekannter hinzufügte, und noch merkwürdiger sei gewesen, dass man ihn nach Monate danach sporadisch immer wieder mal in der Gegend gesehen hätte. Ihn und seinen Opel, mal am Rande abgelegener Waldwege, mal zur besten Tageszeit mitten in der Stadt. Schließlich aber habe sich seine Spur gänzlich verloren. Vielleicht ist er irgendwo bei Lyon oder oben in Norwegen, versuchte ich meinerseits zu spekulieren. Wirklich glauben konnte ich es freilich nicht. Und in der Folgezeit dachte ich auch kaum noch an ihn. Bis vor etwa 5 Jahren dann plötzlich die amerikanische Band Bon Iver, Bon Iver, so muss sie heißen, mit ihrem hinreißenden Album For Emma Forever Ago um die Ecke kam. Vom Kopf der Band, Justin Vernon, hieß es, er lebe in einer Hütte mitten im Wald. Habe dort auch Großteile des Albums mit sparsamem Equipment eingespielt und während dieser Zeit von der Jagd auf Kaninchen und Hirsche gelebt. Die Fantasie ging, kaum hatte ich das alles aufgeschnappt, womöglich ein wenig mit mir durch. Jedenfalls glaubte ich kurzzeitig, bei Justin Vernon könne es sich am Ende womöglich um George handeln. Junge Kaninchen, nie werde ich vergessen, wie er bei seinen Gedanken an diese unschuldigen Tierchen die Augen verdreht hatte. Beiläufig erkundigte ich mich, ob Justin Vernon wohl zufällig einen weißen Opel vor seiner Waldhütte stehen gehabt hätte und ob er zumindest nebenbei auch Saxophon spiele. Auf eine wirklich zuverlässige Beantwortung dieser Fragen warte ich offen gestanden bis heute. Bon Iver, Justin Vernon, George, bist du das? Georg, George. George ist nicht Justin Vernon, ebenso wenig wie die gerade gehörten The Phoenix Foundation Bon Iver sind. Heute weiß ich das. Längst. Die Suche, die eigentlich keine ist, vielmehr ein gelegentliches Rätseln darüber, was wohl in all den Jahren mit George geschehen ist, sie oder besser es, geht weiter. Und wenn ich es so recht bedenke, mit einer Frau, Hand in Hand, Arm in Arm, Kuss auf Kuss, habe ich George nie gesehen. Dass er Männer liebt, glaube ich nicht. Nein, George ist ein Sonderling. Jemand, der ohne Problem eine geschlagene Stunde lang hinten am Kofferraum seines Wagens herumlungert, unschlüssig darüber, ob er sein Instrument, das Saxophon, nun herausholen oder es besser im gepolsterten Koffer lassen soll. Zeit? Damit hat George sich meiner Ansicht nach nie auseinandergesetzt. Vermutlich kauert er auch jetzt gerade mitsamt seinem Opel in irgendeinem entlegenen Waldstück und starrt in die Bäume. Ganz allein. Vor 3 Jahren etwa stieß ich auf einen Artikel über eine Frau aus der kleinen Brandenburgstadt Belzig. Auch sie war von dort etwa 12 Jahre zuvor über Nacht verschwunden. Spurlos. Zurückgelassen hatte sie ihre Familie und die beiden Kinder. Gabriele Schulze, so ihr Name. Gefunden wurde sie schließlich in einem Waldstück bei Bern in der Schweiz, nahe dem kleinen Ort Bollingen. Seit über einem Jahr hatte sie dort unter Planen, einigen Brettern und einem Regenschirm im Unterholz des Waldes gehaust. Ein Wanderer schließlich hatte sie entdeckt und diese Entdeckung gemeldet. Ich musste angesichts dieser Meldung erneut an George denken. Diese Frau, die sogenannte Waldfrau von Bollingen, die hätte zu dir gepasst, dachte ich so bei mir und sah George in diesem Moment so nah vor mir wie schon lange nicht mehr. Mach mal mehr Hall, mehr Echo, hörte ich ihn sagen. guys, he's a buddy of mine, but that won't last. Cause he ain't a dumb grin on an empty cup we both took him for when he showed up. Cause I love you, you love me, so we both get stuck and we both get free. Georg, George, George, wo bist du? Manchmal denke ich, glatt könntest du der Saxophonspieler auf dem neuen Album von Sam Beam sein, besser bekannt als Iron and Wine, aus dem wir gerade Musik gehört haben. Dieses zögerliche Spiel, dieses Tasten von Note zu Note, diese grandiosen Pausen zwischen jedem einzelnen Ton. Wer außer dir und vielleicht noch Rory Gallagher könnte das schon so? Leider fehlt mir das Booklet zum aktuellen Iron and Wine Album und ich kann nicht sehen, ob da laut Credits ein George das Saxophon spielt und ob vielleicht irgendwo auf dem Cover ein weißer Opel im Hintergrund zu sehen ist. Einige Agenturen melden, oben im amerikanischen Bundesstaat Maine an der kanadischen Grenze habe man soeben einen Kerl aufgegriffen, der dort seit 27 Jahren im Wald gehaust habe. Sein Name Christopher Knight. In seinem primitiven Verschlag seien gleich mehrere Schlafsäcke und auch ein Gaskocher gefunden worden. Bilder vom Fundort gibt es auch. Rund um die primitive Behausung sind mehrere Leinen gespannt und an Bäumen befestigt. Leinen, auf denen Klamotten hängen, es könnten deine sein. Im Hintergrund erkenne ich ohne Wenn und Aber etwas Weißes. Verdammt, das muss dein alter Opel sein. Wie nur hast du die alte Karre noch hoch nach Maine bekommen? Ich schaue genauer hin und bemerke meinen Irrtum. Kein weißer Opel, nein, es sind Reste von Schnee. Schnee, nichts weiter. Und überhaupt, dieser Mann hier, Christopher Knight, ist 19 gewesen, als er plötzlich spurlos verschwand. Das kannst du nicht sein. In dem Alter warst du auf allen mir geläufigen Partys noch ein verdammt gern gesehener Gast, der inmitten der zahllosen Jam-Sessions immer wieder urplötzlich den Arm hob und allen Musikern Einhalt gebot. Und in die Stille hinein sagtest du dann in Richtung des Mischpults: mehr Hall, mehr Echo, mach mal mehr Hall. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talkradio mit Jürgen Domian.